Mein Herz schlägt immer schneller, je näher wir uns kommen. Versinke in der Welle, bin total benommen. Sie spielen unser Lied, obwohl wir uns nicht kennen. Und ich weiß, ab jetzt wird uns nichts trennen. Deine Augen, sie funkeln, sie bringen Licht ins Dunkel. Und wir heben ab in die Nacht. Dieses Gefühl, das du erfasst, ich will nur dich in dieser Nacht. Mein Herz brennt lichterloh, so farbenfroh zu finieren. Du gibst mir alles, was ich brauch. Dieses Gefühl in meinem Bauch, mein Herz brennt. Das raubt mir den Verstand. Lass mich nie wieder los, setz mein Herz in Brand. Deine Augen, sie funkeln, sie bringen Licht ins Dunkel. Und wir heben ab in die Nacht. Dieses Gefühl, das du empfasst, ich will nur dich in dieser Nacht. Was hast du mit mir gemacht? Diese eine Nacht wirst du nie vergessen.